Themen ist heute Antisemitismus und Anti-Amerikanismus. Zwei Begriffe, die eine sehr lange Tradition haben und, wie ich dann aufzeigen möchte, gar nicht so einfach zum Definieren sind und wo es in der Wissenschaft auch sehr viele Diskussionen gibt über die klaren Definitionen der beiden Begriffe. Und es fällt auch nicht immer leicht, eine klare Trennlinie zu ziehen zwischen einer legitimen Kritik, die es an den USA natürlich geben darf und muss, und auch einer legitimen Kritik an der Politik von Israel. Mein Fokus liegt heute auf dem neuen Antisemitismus in Verbindung mit Anti-Amerikanismus, und es ist wieder ein Begriff, wo es ganz, ganz viele Bücher schon darüber gibt, ob es so etwas überhaupt gibt. Ich beziehe mich jetzt auf den Antisemitismus im 21. Jahrhundert, worauf ich dann im Folgenden noch näher eingehen werde. Ich beginne mit einer kurzen Definition von Antisemitismus und Antizionismus, werde dann kurz einen Überblick zum Anti-Amerikanismus geben, und mein Fokus wird dann sein, die Verbindung oder die Schnittstelle von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus als Reaktion auf 9/11 und auf den Irakkrieg, weil durch diese Ereignisse hat sich eben in Europa und nicht nur in Europa der Anti-Amerikanismus verbunden mit Antisemitismus sehr, sehr extrem gezeigt, würde ich jetzt einmal sagen. Darf ich fragen, wer waren von Ihnen bei den letzten Vorträgen auch schon dabei? Ah, okay, weil es wird ein paar Überschneidungen geben, weil die Linke und Anti-Amerikanismus sind natürlich auch verbunden. Und also wenn es zu viel ist, dann sagen Sie es einfach. Ich fange an mit einer Definition von Antisemitismus. Ich gebe eine ganz, ganz grobe jetzt. Und zwar verstehe ich als Antisemitismus eine offene Beleidigung oder Vorurteile gegenüber Juden als Individuen oder als Gruppe, die bis zur Verfolgung und letztendlich zur Vernichtung reichen können. Dabei handelt es sich immer um eine Festschreibung von Juden. Das heißt, die Antisemiten bestimmen, wer Jude ist und wie Juden zu sein haben oder was sie sind. Das heißt, Juden sind dem dann ausgeliefert. Antisemitismus sagt somit sehr wenig über jüdische Eigenschaften aus, falls es sowas überhaupt gibt, aber sehr viel über die Träger des Antisemitismus und aber auch über die Verfasstheit eines Staates, denn ja, es gibt auch staatlich gelenkten Antisemitismus, vor allem im Nationalsozialismus, aber auch nach 1945 in osteuropäischen kommunistischen Staaten. Heute vertreten gerade auch Anhänger der Antikolonialismusbewegung, der Antiimperialismusbewegung, die Auffassung, Antisemitismus ist eine Unterkategorie von Rassismus. Das ist sehr stark zum Beispiel im Englischen vertreten, im englischen Sprachraum oder in Großbritannien und vor allem auch bei dieser Boykottbewegung, von der Sie ja wahrscheinlich schon gehört haben. Demnach wäre dann Antisemitismus quasi eine Unterkategorie von Rassismus, wie eben auch Islamophobie eine Unterkategorie von Rassismus ist. Und viele gehen dann noch weiter und sagen, die Islamophobie ist schlimmer als der Antisemitismus, dann kommt es zu dieser Konkurrenz. Ich und auch viele andere Wissenschaftler sehen das nicht so. Für mich ist Antisemitismus mehr als Rassismus, es ist ein Weltbild. Es beginnt gerade in Deutschland im 19. Jahrhundert, wo der Jude die Moderne, eine gesellschaftliche Entwicklung symbolisiert, die Angst macht und wirklich zum Weltbild wird. Die Juden werden das andere, nicht Teil der Nation und das Böse schlechthin. Das heißt, Antisemitismus ist auch ein Weltbild. Und wenn Sie dann auch an Verschwörungstheorien denken, die entwickeln sich auch dann manchmal zu Weltbildern, Allmacht der Juden zum Beispiel, die die Welt regieren. Schwierig wird es bei der Definition von Zionismus und Antizionismus. Unter Zionismus versteht man ja ursprünglich nur die Errichtung eines jüdischen Staates. Und hier gab es unterschiedliche Ausrichtungen von ganz links bis Kulturzionismus. 1948 wurde von der UN gefördert der Staat Israel gegründet, und der Zionismus hat damit eigentlich dann seine Aufgabe erfüllt. Viele, auch Juden, gerade europäische Juden, waren bis zum Holocaust antizionistisch. hat auch mit Antisemitismus und so weiter zu tun. Nach 1945 wird aber dann Israel und damit auch der Zionismus zum wesentlichen Baustein jüdischer Identität in der Diaspora, den USA zum Beispiel. Es hat auch wieder damit zu tun, dass Juden oder der Großteil der Juden immer säkularer werden und Israel und auch der Holocaust dann sozusagen säkulare Bausteine bilden in ihrer Identität. Jetzt stellt sich die Frage, was ist heute noch Zionismus, wenn der Staat existiert? Jetzt könnte man sagen, die Unterstützung des jüdischen Staates, dass man fürs Existenzrecht von Israel eintritt. Aber mittlerweile gibt es schon so viele verschiedene Auffassungen. In Israel selbst gibt es jetzt die liberalen Zionisten, die zum Beispiel sagen, wir sind für Israel, aber nicht mit dem besetzten Gebiet. Es gibt religiöse Zionisten. Es ist einfach sehr ungenau definiert. Manche vertreten, dass Antizionismus an sich antisemitisch ist. Und auch deshalb, weil man die Existenz von anderen Staaten jetzt auch nicht ständig bezweifelt. Das wäre vielleicht auch ein Unterschied zwischen Antisemitismus und Anti-Amerikanismus, dass man bei allem Hass auf Amerika jetzt nicht die Existenz von Amerika in Frage stellt. Ist auch vielleicht schwierig, weil es viel zu mächtig ist und Israel irgendwie dieser kleine Staat. Und jetzt gibt es auch Definitionen, die zum Beispiel sagen, Antizionismus ist per se nicht antisemitisch, sondern eine politische Strategie, die wird aber antisemitisch, wenn man antisemitische Stereotypen in der Kritik am Antizionismus mit einfließen lässt. Ein Beispiel wäre, die Israelis haben kein Existenzrecht, weil der Staat auf einem Holocaust, praktisch auf der Vertreibung der Palästinenser gegründet ist, sie sind jetzt die Nazis. Also diese Juden ist gleich Nazi. Oder Israel ist das Böse schlechthin und schuld an sämtlichen Katastrophen der Welt, wie wir dann noch sehen werden, was so häufig nach 9-11 passiert ist. In der Wissenschaft, also ich war jetzt bei sehr, sehr vielen Tagungen zu dem Thema, gibt es keine wirkliche allgemein anerkannte Definition. Also es ist sehr politisch, eher sehr linke Wissenschaftler sind sehr skeptisch, dass man Antizionismus per se als antisemitisch bezeichnet. Andere wieder treten dafür ein. Also es ist sehr, sehr schwierig, weil wir uns hier immer auch auf einer politischen Ebene bewegen. Anti-Amerikanismus ist auch nicht ganz so leicht zu definieren und hat eben auch, wie schon gesagt, eine lange Tradition. Amerika hat immer als Projektionsfläche gedient in Europa, zum einen für kollektive Ängste, aber auch als Symbol für die unbegrenzten Möglichkeiten. Und gerade ab Ende des 19. Jahrhunderts wird die Amerika auch zum Hafen für Vertriebene, für religiös Verfolgte, für Menschen, die ökonomisch hier keine Existenz gründen können und zieht natürlich auch immer sehr, sehr viele Menschen an. Es wird zum Exilland und hat eine starke Anziehungskraft. Wenn wir jetzt die antisemitischen Traditionen anschauen, findet man die ersten sehr pessimistischen Aussagen zu Amerika in der Romantik. Und zwar gab es hier vermehrt Klagen über, dass Amerika eben die Vorherrschaft des Geldes symbolisiere. Es wäre Gleichmacherei und Kulturlosigkeit, ein sehr bekanntes Klischee. Zu nennen wären hier zum Beispiel Schriftsteller wie Nikolaus Lenau oder Heinrich Heine. Und damit verbunden war aber immer auch die Angst, dass der amerikanische Geist die deutsche Kultur unterwandern würde. Das heißt, Anti-Amerikanismus bringt immer auch immer bestehende Ängste zum Ausdruck. Wenn ich jetzt, um jetzt in die Gegenwart zu gehen, Amerika der Globalisierung beschuldige, so ist das mache ich Amerika für etwas schuldig oder für einen Prozess schuldig, in dem ich selbst schon drinnen stecke. Das heißt, man drückt mit anti-amerikanischen Gefühlen häufig Ängste aus über die Entwicklung einer Gesellschaft, die uns eigentlich auch schon erreicht hat. Der Erste Weltkrieg hat dann natürlich zu einer verstärkten Wahrnehmung von den USA geführt, weil sie jetzt ja zum ersten Mal in Europa auch aktiv waren. Und in der ersten, also Zwischenkriegszeit, gibt es diese verstärkten antiamerikanischen Bilder oder Ängste vor dem Fordismus, also vor der Mechanisierung, vor der Mensch als Maschine. Und hier ist ja interessant, dass Ford selbst ein sehr starker Antisemit war. Henry Ford hat zum Beispiel eine ganze Reihe von Büchern geschrieben über das internationale Judentum. Gibt es mittlerweile jetzt auch viele Arbeiten schon dazu. Einen Höhepunkt erreicht dann der Antiamerikanismus in Verbindung mit rassischem Antisemitismus im Nationalsozialismus mit einer sehr, sehr starken eben rassischen Aufgeladenheit. Amerika gilt jetzt als verjudet. Präsident Roosevelt wird häufig selbst zum Juden degradiert oder es wird ihm vorgeworfen, dass er eigentlich nur noch eine Marionette der Juden ist und die Juden wieder werden als unsichtbare Plutokratie dargestellt. Also hier haben wir diese Weltverschwörungstheorien verbunden mit Allmacht der Juden, die sozusagen die Welt wie Marionettenfiguren regieren. Das wäre jetzt ein typisch antisemitisches, antiamerikanisches Buchcover von einem gewissen Dr. Kurt Wunderlich. Hier sehen Sie eigentlich alle Stereotypen vereint, also Dollarimperialismus, Wall Street und hier haben Sie den Davidstern. Also das findet sich sehr, sehr häufig im Nationalsozialismus. Nach 1945 setzt sich Anti-Amerikanismus in gewissen Kreisen fort. Und hier, glaube ich, gibt es gerade in Österreich, Deutschland Generationsunterschied. Junge Menschen haben die USA als interessant, als eine kulturelle Befreiung erlebt. Sie waren begeistert von Jazzmusik, von Rockmusik, von Blue Jeans, wie man damals gesagt hat. Die ältere Generation, vor allem die Kriegsgeneration und im Milieu der Ehemaligen gab es natürlich sehr, sehr viele Vorbehalte. Nicht jeder hat sich als befreit empfunden. Viele haben die Amerikaner als Siegerjustiz oder auch Umerzieher erlebt. Also hier gab es natürlich auch diese Vorbehalte. Indem Österreich die Entschädigungszahlungen mit den Juden so stark in die Länge gezogen hat, kam es gerade in den 50er und 60er Jahren immer auch wieder zu Antisemitismus verbunden mit den reichen Juden, die jetzt Österreich aushungern möchten. Das lebt auch sehr stark auf dieses Klischee. Nach 1945 sollte oder ist traditionelle, der rassistische Antisemitismus tabu, also darf nicht mehr so öffentlich zum Ausdruck gebracht werden. Und wir brauchen jetzt Codes. Ein sehr interessanter Code ist der Code der Ostküste. Ich weiß nicht, wer kennt diesen Begriff von Ihnen? Ja. Ich habe ihn zum Beispiel nicht gekannt. Ich habe diesen Begriff erst während der Waldheim-Phase, der Waldheim-Diskussion kennengelernt, wo der jüdische Weltkongress interveniert hat im Wahlkampf und dem Waldheim vorgeworfen hat, Kriegsverbrecher zu sein, ohne es wirklich belegen zu können. Und dann hat es sehr oft diesen Vorwurf gegeben, die Ostküste will jetzt Österreich beherrschen, dominieren und so weiter. Auch von Haider wurde der Begriff häufig verwendet. Das ist so ein typischer Code. Meinen tut man konkret damit, die Ostküste, vor allem New York, Boston, Philadelphia, das sind die Städte, wo sehr viele Juden wohnen. Also hier kommt wieder dieses Juden und Amerika und sie beeinflussen die Welt sehr stark zum Ausdruck. Mit dem Vietnamkrieg und überhaupt dann in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre wird Anti-Amerikanismus zum fixen Bestandteil der neuen Linken. Und ich würde sagen, er lebt dann auch zumindest in Teilen der Friedensbewegung, der Ökologiebewegung, der Grünbewegung, der Frauenbewegung und dann später eben auch in der Antiglobalisierungsbewegung fort. Hier muss man aber auch sagen, gerade in der deutschen und auch in der österreichischen Linken oder auch in der Attac-Bewegung gab es auch immer wieder Diskussionen über Antisemitismus und Anti-Amerikanismus. Das heißt, es ist nicht ungebrochen, wie diese Bewegungen oft auch beschuldigt werden. Zentral am linken Anti-Amerikanismus war jetzt die Sicht der USA durch die Brille des Imperialismus. Die USA galten als alleinige Verantwortliche für Imperialismus, für Krieg, für Kapitalismus. Man spricht jetzt wieder vom Raubtierkapitalismus. Und dieser Anti-Amerikanismus verbindet sich gerade bei der Neuen Linken sehr häufig mit Antizionismus. Israel wird auch zum letzten imperialistischen Gebilde, man sagt sehr häufig nicht Israel, sondern nur mehr zionistisches Gebilde, um eben den Staat zu delegitimieren. Zu sehen ist das natürlich auch mit einer allgemeinen politischen Entwicklung, Vietnamkrieg, Befreiungsbewegungen. Die Linke hat sich eben immer auch für Befreiungsbewegungen eingesetzt und damit setzt sie sich auch für die Palästinenser ein. Und gleichzeitig wird Israel 1967 mit dem Sechstagekrieg vom kleinen David zum Goliath, zum Besatzerstaat. Und durch eine sehr einseitige, gut-böse Imperialismus-Wahrnehmung wird natürlich dann Israel sehr häufig zum Bösen oder zum Übel schlechthin. Mittlerweile zeigen Umfragen, dass Anti-Amerikanismus nicht mehr in Europa, sondern sehr stark in der arabischen Welt, aber auch in muslimischen Communities und vor allem auch in Südamerika, wenn Sie an nicht mehr regierenden Hugo Chavez denken oder im Iran zum Beispiel Ahmadinejad war so dieser typische Politiker, der einfach ganz an den starken Anti-Amerikanismus sehr stark in Verbindung mit Antisemitismus vertritt. Ich werde dann noch näher auf den Antisemitismus in muslimischen oder Anti-Amerikanismus und Antisemitismus in muslimischen Communities eingehen. Jetzt kurz zur Definition von Anti-Amerikanismus. Selbstverständlich darf Kritik an den USA geübt werden und nicht jede Kritik darf als anti-amerikanisch abqualifiziert werden. Grob gesprochen handelt es sich beim Anti-Amerikanismus um eine Einstellung, die über eine Kritik an konkreter Politik hinausgeht und Amerika kritisiert für das, was es ist. Nicht was es tut, sondern dafür, was es ist. Oder besser gesagt, was man für Amerika hält. Es geht sehr stark hier auch um Projektionen. Manchmal hat es natürlich mit Teilwahrheiten zu tun, aber sehr häufig wird hier auch sehr viel hineinprojiziert. Amerika ist zu verurteilen, weil es grundsätzlich eine verdorbene Kultur ist zum Beispiel oder weil es grundsätzlich ein kriegerisches Volk ist. Und Vorurteile können sich zu einem Weltbild verfestigen, zum Beispiel die USA oder der Westen sind schuld am Übel der Dritten Welt. Das wurde nach 9-11 sehr häufig geäußert und auch gerade von Al-Qaida oder von islamistischen Organisationen. Vortrages, die Schnittstellen von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus, Beispiel vom neuen Antisemitismus. Dieser neue Antisemitismus, es wird darüber gestritten, ob es tatsächlich was so Neues ist. Sagen wir jetzt einfach, es ist der Antisemitismus im 21. Jahrhundert und der zeichnet sich meiner Meinung nach aus, dass es sehr häufig zum Ausdruck kommt durch einen Transfer von Konflikten. Das heißt, wenn in Frankreich oder Großbritannien Linke, Muslime oder Franzosen mit nordafrikanischem Hintergrund, ist auch sehr, sehr schwierig, wie man jetzt da definiert, auf die Straße gehen und jüdische Geschäfte einschlagen, demonstrieren vor Synagogen und auch tatsächlich Juden verfolgen, ist das immer im Zusammenhang mit Eskalationen im Nahen Osten. Also es gibt natürlich dazwischen auch Zwischenfälle, aber diese großen Demonstrationen, großen Ausschreitungen waren immer mit Eskalationen verbunden. Begonnen hat das Ganze mit der zweiten Intifada im Herbst 2000. Die zweite Intifada wurde ausgelöst, indem Ariel Sharon auf den Tempelberg gegangen ist und dann ist es zu Tumulten und Demonstrationen durch die Palästinenser gekommen. Schuld oder die Ursache für die Intifada war dieser Besuch von Ariel Sharon sicher nicht. Es ist wesentlich komplizierter und hängt damit zusammen, dass im Sommer 2000 die Friedensverhandlungen zwischen Israeli und Palästinensern weitgehend als gescheitert gelten. Also es gab hier noch einen Versuch und man ist zu keinem Kompromiss gekommen. Und die weiteren Transfers sieht man zum Beispiel dann mit 9/11 und dann das nächste mit dem Libanon-Krieg 2006 und ganz stark dann eben mit dem Gaza-Krieg 2009 und mit Gaza-Krieg 2014. Also das ist sehr, sehr stark eben verbunden mit Eskalationen, die dann nach Europa transferiert werden. Und die Träger sind jetzt, manche sagen radikale Linke, liberale Medien und eben Teile der muslimischen Community in Europa, vor allem in Frankreich, in Belgien, in England. Und was sehr spannend ist, viel, viel später erst türkische Teile oder Teile der türkischen Community in Deutschland und Österreich, die lassen sich viel, viel später mobilisieren, und zwar erst 1910 mit dieser Gaza-Flotilla, die da von der Türkei aus losgefahren ist. Und hier gibt es einen ganz, ganz engen Zusammenhang mit der Politik von Erdogan und Demonstrationen in Wien, Salzburg oder wo immer, oder in Berlin. Während jetzt linker Antisemitismus in Form von Antizionismus, von Anti-Israel-Demonstrationen nichts Neues ist, das können wir ja, wie schon gesagt, bis in die 70er Jahre zurückverfolgen, war es etwas Neues, dass so viele Muslime jetzt demonstrieren und dass es wirklich zu diesen radikalen Ausschreitungen kommt. Also manche sagen jetzt auch, das wäre sozusagen das Neue an diesem Antisemitismus. Dazu muss man sagen, es gibt leider noch ganz, ganz wenig Forschung über Antisemitismus in muslimischen Communities, und das Thema ist sehr, sehr emotionalisiert, dass es auch wissenschaftlich sehr, sehr schwierig ist, darüber zu forschen und zu publizieren. Ich versuche jetzt, diese Intifada in einen politischen Kontext zu stellen, um überhaupt zu verstehen dann auch, warum mit 9/11 so viel Anti-Amerikanismus im Zusammenhang mit Antisemitismus passiert. Ende der Friedensverhandlungen, es gibt neue politische Führungspersönlichkeiten. Clinton hat die zweite Amtsperiode fertig, und wir haben es jetzt mit George W. Bush zu tun, in dem kaum wer Vertrauen setzt. In Israel kommt Ariel Sharon an die Macht. Ariel Sharon ist bekannt aus dem Jahr 1982, wo es eben zu einem Massaker in Libanon gekommen ist, unter israelischer Oberhoheit, nicht von Israel ausgeführt. Es gibt eine Re-Islamisierung in Europa seit den 1980er und 1990er Jahren. Das heißt, viele Muslime definieren sich jetzt nicht mehr als Türken oder Algerier, sondern als Muslime und entwickeln immer mehr eine Opferidentität. Das heißt, sie entwickeln zunehmend eine Identität als Opfer des Westens. Das heißt, das ist eine sehr selektierte Sicht, weil man identifiziert sich jetzt mit sämtlichen Muslimen, die vom Westen verfolgt sind, jetzt nicht von Muslimen, die von anderen Muslimen verfolgt werden. Das heißt, die Palästinenser eignen sich natürlich hierher hervorragend als Identifikationsobjekt. Jetzt komme ich zum zentralen Thema, die Wahrnehmung von 9/11, eben in Verbindung von Schnittmenge Anti-Amerikanismus und Antisemitismus. Ich habe dazu ein Forschungsprojekt durchgeführt mit Margit Reich und einigen anderen Wissenschaftlern, die vor allem zu Frankreich, Deutschland, Österreich, ich selbst zu Großbritannien und auch zu Osteuropa gearbeitet haben. Wir haben sämtliche Medien analysiert und sind zu folgenden grob zusammengefassten Ergebnissen gekommen. Die Solidarität, wir sind alle Amerikaner, die es ja gleich nach den Anschlägen sehr stark gegeben hat, war von sehr kurzer Dauer, und es kam sehr, sehr schnell dann zu einer Ursachensuche. Das heißt, bevor noch überhaupt klar war, wer die Täter waren, man hat zuerst ja geglaubt, das sind Palästinenser, hat man sofort versucht, die Schuld bei den USA selber zu suchen. Und das war natürlich jetzt eine ganze Liste von Beschuldigungen, die angefangen haben mit: die USA sind schuld an der Globalisierung und somit am Übel der Dritten Welt. Die Amerikaner sind schuld, weil sie eben eine falsche Nahostpolitik betrieben haben. Und jetzt, das wäre jetzt noch konkretere Kritik, und dann geht es weiter: die Amerikaner sind schuld, weil sie eine verdorbene Kultur haben, weil sie vom Geldstreben geprägt sind. Und hier musste das World Trade Center sehr oft als Symbol dafür herhalten, eben für das Symbol für die Verdorbenheit der Amerikaner, denen es nur um Geld geht. Der Modeschöpfer Wolfgang Jupp hat zum Beispiel das World Trade Center als Symbol der kapitalistischen Arroganz bezeichnet. Und das sehr, sehr schnell, bevor man jetzt wirklich noch gewusst hat, was tatsächlich passiert ist. Sehr häufig finden sich solche Ansichten im linken Milieu, linken liberalen Milieu in Großbritannien. Das wäre jetzt ein Beispiel aus dem New Statesman. Hier steht: die amerikanische Regierung ist auf Macht und Gier ausgerichtet und durch ihre schalen und heuchlerischen Werte selbst für die Anschläge verantwortlich. Da das amerikanische Volk trotz Alternativen, man hätte Al Gore oder Ralph Nader wählen können, in einer freien demokratischen Wahl George W. Bush gewählt habe, müsse es jetzt die Verantwortung für 9/11 tragen. Wörtlich hat es dann geheißen: these are harsh judgments, but we live in harsh times. Also es ist schon eine sehr, sehr problematische Sicht. Vor allem, wir wissen ja auch, dass die Wahlen äußerst knapp ausgegangen sind und nicht das amerikanische Volk Bush gewählt hat und es ja sehr eine Spaltung eigentlich der amerikanischen Gesellschaft gibt. Und neben dieser Ursachensuche, die ein bisschen die Amerika ist kriegerisch per se und so weiter geht, wurde sehr, sehr schnell der Palästina-Konflikt als das Kernproblem für 9/11 ausgemacht, als die Hauptursache. Und hier gab es dann, wir haben sehr viele auch so Diskussionen. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel Udo Steinbach, der Leiter des Orient-Instituts in Hamburg, hat erklärt, dass die Palästinenserfrage der Nukleus der ganzen Geschichte sei. Und daraus hat er dann den sehr verkürzten Schluss gezogen: ohne Palästina kein Bin Laden, ohne Israel kein Terror. Nur 2 Tage nach den Anschlägen hat die eigentlich konservative Zeitung Le Figaro Scheich Ahmed Yassin, dem damaligen politischen Oberhaupt der Hamas, ein Forum geboten, und er konnte in Le Figaro schreiben, ein Interview wurde abgedruckt von ihm, dass 9/11 sehr gut geplante Operationen von zionistischen Organisationen sind, die primär den Interessen Israels dienen würden. Und er hat auch hinter den Anschlägen in Oklahoma City 1995 eine zionistische Bande vermutet, Rechtsradikale seien nur die Ausführenden gewesen. Also hier haben wir klare Verschwörungstheorien. In Großbritannien fand diese Haltung wirklich besonders starken Ausdruck, vor allem auch in Leserbriefen und Kommentaren, die in renommierten Zeitschriften abgedruckt worden sind. Wir haben jetzt nicht so Kasplattl analysiert, sondern also die herkömmlichen Zeitungen. Und hier wird sehr oft davon geschrieben, dass Israel eine amerikanische Kolonie sei und somit eben die Ursache für die Anschläge, dass eine jüdische Lobby im Spiel ist, dass hinter den Anschlägen eine jüdische Lobby zu vermuten sei oder dass die New Yorker Juden durch ihre Finanzierung der illegalen Siedlungen 9/11 provoziert hätte. Und manche zogen dann den Schluss: ohne die Existenz von Israel kein 9/11. Die Stop the War Coalition, das ist die größte Friedensbewegung in Europa gegen den Afghanistan-Krieg und gegen den Irak-Krieg, hat vor allem sehr, sehr schnell 9/11 mit dem Palästina-Konflikt verbunden und eben immer wieder darauf hingewiesen, dass die blutende Wunde Palästina die Ursache für 9/11, aber auch für den Irak-Krieg sei. Ein besonders aktiver wo dann ein Aktivist dieser Stop the War Coalition, war übrigens Jeremy Corbyn, das ist bekannt jetzt als der neue Labour-Führer, darf man nicht sagen, also Labour-Vorsitzende, der mittlerweile ja sehr, sehr viele Probleme mit antisemitischen Äußerungen von Labour-Mitgliedern hat, und es wurde jetzt auch schon in Österreich ausgeschlossen werden. Hier glaube ich, vermuten zu können, dass die britische Linke einfach deshalb weniger sensibel ist, weil sie jetzt nicht aufgrund des Nationalsozialismus immer wieder diese inneren Diskussionen führen mussten. Also es wurde kaum eine innerlinke Debatte zum Antisemitismus geführt, die in Österreich und Deutschland geführt wurde. Es muss aber auch erwähnt werden, dass es in konservativen Medien durchaus auch problematische Ansätze gegeben hat. Hier hat man zum Beispiel den Terror der Hamas mit 9/11 gleichgesetzt und dann sehr, sehr schnell diese Argumente für einen Krieg verwendet. Das heißt, wir müssen jetzt den Terrorismus bekämpfen und der Terrorismus ist in der ganzen Welt das Gleiche und damit kann man dann auch sowohl ein Vorgehen, ein brutales in Palästina rechtfertigen, als auch dann den Irakkrieg. Dazu muss man aber sagen, dass sicher die Lösung des Palästina-Konflikts eine Entemotionalisierung beitragen würde, aber letztendlich würde eine Lösung des Palästina-Konflikts nicht die Probleme der Dritten Welt lösen, den Hunger, den globalen Terrorismus, sind abstruse Ideen. Und noch dazu muss man sagen, dass Al-Qaida diese Terroranschläge geplant hat, während die Friedensverhandlungen sehr, sehr positiv ausgesehen haben. Und bei diesen Analysen beschäftigt man sich auch nicht damit, was sich Al-Qaida eigentlich vorgestellt hätte, nachdem der Palästina-Konflikt gelöst wird, sicher keinen israelischen Staat, sondern einen islamischen Staat. Also es ist sehr, sehr grob gedacht, wenn man hier eine Lösung gesucht hätte. Also hier, das sind so Demonstrationen mit Stopp, hier sieht man sehr gut US-Israel-Genozid, da kommt dann noch dieser Genozid immer dazu, oder Israel, the cancer upon the world, Israel als das Böse schlechthin, Verschwörungstheorie, das findet man auch, hat man im Internet, auf Facebook und so weiter sehr häufig gefunden, ist auch diese Verbindung. Und das war 10 Jahre Gedenken zum 9/11 und hier hat man wieder diese sehr bekannte Verschwörungstheorie, dass nicht Al-Qaida, sondern der Mossad oder die Zionisten oder zionistische Weltverschwörung den Anschlag zu verursachen haben. In Deutschland gab es zum Beispiel Matthias Bröckers, das war ein Journalist, der für die Taz, für die linke Taz sehr lange geschrieben hat und der durfte diese, also jetzt nicht unbedingt mit Mossad, aber sehr zweifelhafte Verschwörungstheorien in der Taz unwidersprochen publizieren. Also in Deutschland haben auch gewisse Bücher zu Verschwörungstheorien eine relativ hohe Auflage. Danach gibt es immer etwas Ungereimtes an 9/11 und sehr oft sind eben dann die Juden schuld. Ein Beispiel war dann immer jenes, dass eben die Juden, die auch im World Trade Center gearbeitet haben, nicht anwesend waren an diesem Tag und darum die hat man gewarnt und dadurch wären die Juden nicht umgekommen. Über diese Reichweite muss man sich natürlich Fragen stellen, wie weit haben diese wirklich guten Verschwörungstheorien große Ausbreitung. Teile davon, würde ich sagen, sind aber schon sehr weit bis in die Mitte der Gesellschaft teilweise vorgedrungen. Und Beispiel wäre jetzt noch die Weltverschwörungstheorien, die zum Teil dann mit dem Irakkrieg wieder aufgelebt sind. Hier gab es dann sehr oft diesen Vorwurf, dass der Krieg für Israel geführt wird und dass die Juden, gerade in England war das dann auch sehr verbreitet, Tony Blair zum Krieg gezwungen haben. Also Tony Blair, mehr oder weniger als Opfer der Zionisten, also findet man in gerade eher linken, linksliberalen Medien häufig. Und die Zionisten würden an Druck auf die Journalisten ausüben, dass sie sich auch immer die Wahrheit schreiben trauen. Sehr, sehr problematisch, weil es wird zum Beispiel hier dann nicht genannt, wer diese Zionisten konkret sind, sondern die Zionisten, das ist mein Spiel eigentlich. Der New Statesman zum Beispiel hat kurz also in der Debatte um den Irak, dieses Cover veröffentlicht, und zwar ist das der David Stern, der auf die britische Fahne sticht, so eine Art Dolchstoßlegende, und unten steht A Kosher Conspiracy. Und dann gibt es drei Beiträge dazu, die in etwa das zum Ausdruck bringen, was ich jetzt gesagt habe. Es gab auch den Tom Daliel, ebenfalls Mitglied der Labour Party, Gegner von Blair. Der hat in einem Interview für Vanity Fair, das ist eine sehr bekannte Zeitschrift in Großbritannien, eben auch gemeint, dass nicht Saddam Hussein, sondern Israel ist die größte Gefahr für die Welt und für den Weltfrieden, und hinter dem Irakkrieg stehe eine Kabbala of Jews. Und kritisiert wurde er dann von seinem Freund Paul Foot, dass es nicht Juden sind, sondern Zionisten. Also hier kann man auch sehen, wie schwierig es ist, Zionisten zu verwenden. Ich komme jetzt dann zum Schluss abschließend noch zu den muslimischen Communities. Nach 9-11 waren diese Verschwörungstheorien in den muslimischen Communities besonders verbreitet. Gibt es mittlerweile auch einige Biografien, Autobiografien, die darauf hinweisen. Und wie schon gesagt, diese Anfälligkeit hat auch sehr stark mit einer Re-Islamisierung zu tun, die gerade auch in Europa seit den 80er, 90er Jahren stattgefunden hat. Aufgehängt wird diese Re-Islamisierung immer mit der Kopftuchdebatte in Frankreich und Salman Rushdie-Affäre. Also es sind so Markierungspunkte. Und hier geht es eben sehr stark um diese Opferidentität. Man fühlt sich als Opfer des Westens primär, oder wofür die USA stellvertretend stehen. Und die Lösung wäre eben dann also Rückkehr zum reinen Islam, also hier der verdorbene Westen und der reine Islam. Das wird natürlich jetzt stark von eher stark islamistischen Organisationen vertreten, ist schwer greifbar, weil jetzt auch nicht hier diese vielen Publikationen vorliegen, wie bei den linken Zeitschriften. Ich habe aber gerade eine Dissertation betreut über Frankreich, wo man durchaus sagen kann, dass es auf Facebook, Twitter und so weiter schon sehr, sehr stark verbreitet ist. Diese Haltung, wir sind die Opfer des Westens und sind jetzt praktisch die neuen Juden Europas. Und das hat natürlich aber auch wieder damit zu tun, dass nach 9-11 die Islamfeindlichkeit massiv zugenommen hat. Also das heißt, man muss diese Haltung, oder dass diese Haltung verstärkt gerade bei jüngeren Menschen Anklang findet, schon auch sehr im Zusammenhang mit dieser immer offener zutage tretenden Islamfeindlichkeit sehen und auch zu einem politischen Wandel, dass zum Beispiel die Rechten, wie die FPÖ oder Gerd Wilders, sich stark jetzt für die jüdischen Kommunen, für Israel engagieren und im Islam ihre Hauptfeinde sehen. Das heißt, die politische Landschaft wandelt sich sehr, sehr stark. Also es ist oft gar nicht mehr so greifbar mit den üblichen Kategorien. Und Palästina kommt halt hier jetzt ein besonderer Stellenwert zu, weil es eben von Israel, das wieder in Verbindung mit den USA steht, ständig angegriffen wird, und sehr oft hört man eben, dass Israel vernichtet wird. Die zentrale muslimische Organisation in Großbritannien hat sich zum Beispiel jahrelang geweigert, den Holocaust Memorial Tag zu akzeptieren, weil eben der Genozid an den Palästinensern hier nicht anerkannt wird. Das heißt, es sind sehr, sehr schwierige Diskussionen, wo es immer auch um Identität geht. Ein Beispiel für Europa, für Deutschland wäre die Millî Görres, also oder die Millî Gazette, das ist die Zeitschrift der Millî Görres, in der man immer wieder Weltverschwörungstheorien im Zusammenhang mit Anti-Amerikanismus findet, wobei man sagen muss, die Millî Görres hat sich immer wieder gewandelt und nicht jede Sektion hat jetzt dieselben krassen Vorstellungen. Ein Beispiel wäre schon, dass der Zionismus als Glaube und eine Ideologie, dessen Zentrum sich bei den Banken der Welt befindet, beschrieben wird. Die Zionisten hätten den Imperialismus unter ihre Kontrolle gebracht und würden mittels der kapitalistischen Zinswirtschaft die ganze Menschheit ausbeuten. Also ich glaube, es gibt schon mehr so Theorien, die verbreitet sind, die Reichweite müsste man wirklich jetzt ernsthaft erforschen. Der Iran ist natürlich das Beispiel von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus. Ahmadinejad hat immer von den USA als großen Satan und Israel als kleinen Satan gesprochen und dann dazu noch die Holocaust-Leugnung vermischt, also ein wirklich sehr explosives, gefährliches Vorgehen. Also in der arabischen Welt, wenn man hier sucht, und hier gibt es auch einiges an interessanter Literatur von verschiedenen Wissenschaftlern, sowohl von Israeli als auch arabischen Wissenschaftlern. Sie sind sehr, sehr, sehr markante Karikaturen, die hier verbreitet sind. Also hier klar, die Juden bestimmen, was die USA tun müssen. Und hier natürlich Davidstern und der orthodoxe Jude. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr nur Israel, sondern ganz klar religiöse Symbole, die da verwendet werden. Oder hier die Juden und die Amerikaner, die sich praktisch gierig die Welt aufteilen. Ich komme jetzt zum Ende. Nach 9/11 und mit dem Irakkrieg kam es weltweit zu einem Aufleben von Antisemitismus, und zwar oft in Verbindung mit Anti-Amerikanismus, der nicht nur am rechten und linken Rand der Gesellschaft zum Ausdruck kam, sondern durchaus auch ein Phänomen der Mitte werden konnte. In Europa finden sich diese Formen mittlerweile in eher abgeschwächten Form, sieht man Vergleiche mit arabischen, afrikanischen oder lateinamerikanischen Ländern. Mittlerweile sind diese Schnittmengen zwischen Anti-Amerikanismus und Antisemitismus nicht mehr so oft wahrzunehmen. Ich würde sagen, jetzt steht wieder sehr stark im Vordergrund, Zionismus ist Faschismus. Also dieses Bild von Antisemitismus oder Israelfeindlichkeit dominiert jetzt wieder sehr stark. Vielleicht auch deshalb, weil sich Obama einfach nicht so gut als Feindfigur eignet wie George Bush. Also wir können warten, bis es weitergeht, und dann so hoffen wir es. Jedenfalls danke für Ihre Aufmerksamkeit.